50 languages. 48. 48. Urlaubsaktivitäten. Urlaubsaktivitäten. Ist der Strand sauber? Ist der Strand sauber? Kann man dort baden? Kann man dort baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Ich würde gern surfen. Ich würde gern surfen. Ich würde gern tauchen. Ich würde gern tauchen. Ich würde gern Wasserski fahren. Ich würde gern Wasserski fahren. Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Kann man Wasserskier mieten? Kann man Wasserskier mieten? Ich bin erst Anfänger. Ich bin erst Anfänger. Ich bin mittelgut. Ich bin mittelgut. Ich kenne mich damit schon aus. Ich kenne mich damit schon aus. Wo ist der Skilift? Wo ist der Skilift? Hast du denn Skier dabei? Hast du denn Skier dabei? Hast du denn Skischuhe dabei? Hast du denn Skischuhe dabei?